ahnt, was ich denke, ob er spürt, was mich bewegt, ob er fühlt, so wie ich fühle, ob er jedes ungesagte Wort versteht, ob er weiß, ob er weiß, dass er der ist, der mein Glück in seinen Händen hält. Mein Geleit unter sternlosem Himmel, mein Horizont, mein letzter Funkenwelt. Ich hab gekämpft, so viele Jahre, gewährt mein ganzes Leben lang. Doch dann kommst du, ich spür wieder nur sanfte Mut, mich entwaffnet, und ich weiß, dass ich nicht widerstehen kann. Ich bin wehrlos, machtlos, ich hab mich ausweglos in dir verloren. Empfinde, was mein Herz so lange schon verschweigt. Es fällt mir schwer, ich muss mir eingestehen, nicht zu verzagen. Es darf nicht sein und ist doch ohne wahr. Dich fallen mir die Tage schwer. Ohne dich spür ich mich selbst nicht mehr. Ich brauche dich. Ich bin wehrlos. Ich hab mich ausweglos verloren.